Setzet euch. Die Nacht hat Ohr. Hört von Jack. Von Josi. Und von Maria. Sie sitzen stumm beim Kamin. Die Flamme wirft ihr Licht. Isidors Stimme weg von gestern. Von der alten Schicht. Mara kaut schmal und still am Rand. So unbemerkt. Paul schaut auf sein Glas. Das Dunkel hat ihn sehr geerbt. Nebeneinander nur sie sitzen. Zwei Gestalten schwer. Die Worte bleiben außen vor. Das Feuer spricht dafür mehr. Doch in der Brust ein Widerstand. In jeder ihrer Ruhe. Das Schweigen wie ein Schutzbau. Das Schweigen hält sie zu. Und Isidor erzählt von Wunden, die vergehen. Von Nächten, die vereinen. Von dem, was wird bestehen. Du lehnst dich an mich an. Ich spür die alte Scham. Und doch erfüllt mich Wärme. Den Kopf an Paul. Die Welt wird leise und klein. Ein Augenblick von Nähe. Fremd und doch so rein. Sie nimmt den Kopf, kurz weicht sie ab. Er spürt Enttäuschung nah. Ein kurzer Stich, als wäre es Angst. Die alte, alte Scham. Doch dann kehrt sie zurück. Ihr Körper sucht den Halt. Wärme fließt, die Mauer bricht, die Nacht wird von sanfter Gestalt. Sie hütet ihre Worte, die Zunge bleibt oft schwer. Ihr Herz jedoch, es reckt sich leis und bebt nach mehr. Und Isidor erzählt von Wunden, die vergehen. Von Nächten, die vereinen, von dem, was wird bestehen. Manch Herz heilt, wenn man ihm Raum gibt. Und manch Herz offenbart sich selbst, wenn man nicht drängt. Er merkt, wie sie dumm mit Worten spricht. Nicht grob, nicht laut. Ein Hauch, ein Scherz, ein Blick nur. Und plötzlich sind sie vertraut. Er lenkt die Augen, lenkt die Hand. Erzählt von Jacks Zeit. Doch zwischen seinen Sätzen wächst ein zartes Band so weit. Die Nacht wird kurz, die Gruppe schläft. Die Flamme singt ihr Brot. Und Isidor, der weise Mann, hat leis ihr Schicksalot. Wir wehren uns, wir ziehen uns. Die Narben halten fest. Doch jemand legt die Finger, sagt auf unseren stummen Rest. Er spricht von Mut, von Fehl und Treu, von Kindern, die bestehen. Und ohne dass wir's merken, fängt an das Herz zu sehen. Am Morgen, als der Nebel weicht und Rucksäcke stehen bereit, nimmt sie die Hand, bricht ihren Schwur, ein Flüstern voller Zeit. Paul sagt sie sehr leise, nur ich hab mich in dich verliebt. Stimme bricht doch klar und echt, ein Wort, das neu sie wiegt. Er steht er still, das Glas fällt kaum, die Welt hält den Lauf. Er atmet tief, die Stimme bricht, die Mauern wachen auf. Mara sagt er, ich dachte einst, ich schüsse Liebe tot. Doch wenn du mir die Nähe gibst, so stirbt die alte Not. Ich liebe dich so schlicht, so klar, ich dachte es nie so tief. Doch deine Hand hat mein Gefängnis leicht und leise aufgerief. Und Isidors Geschichten tragen uns nun fort.